Nach dem Ersten Weltkrieg rebellierten Teile der bürgerlichen und der kleinbürgerlichen Jugend gegen Entfremdung und Unterdrückung. Aber sie zogen als bunte Wandervögel verkleidet in die Wälder, anstatt mit der proletarischen Jugend in den Klassenkampf. Und so trugen sie ihren Teil dazu bei, dass der Kampf entschieden wurde zugunsten derjenigen Klasse, die hier noch herrscht. Aber der Kampf geht ja weiter. Und heute gibt es wieder viele, die rebellieren gegen Autorität und Manipulation. Einige haben begriffen und aus der Geschichte gelernt. Sie verbünden sich mit der Arbeiterklasse und ihren Organisationen. Andere, das sind leider immer noch die meisten, sind aber mal wieder mit Pop und Pott auf dem falschen Trip. Ähnlich wie ihre Ahnen. Ähnlich wie ihre Ahnen, die Wandervögel. Ja, anno 70, 71, da waren sie alle wieder da, die Wandervögel zogen dahin, auf Wallfahrt zum Big Zeppelin. Fürsten aus Afghanistan in Lumpen und in Loden, Prinzessinnen vom Roten Nil, wehrlos bis unterm Boden. So 5.000, 8.000 Tage alt, mit Haaren aus Vogelnestern, darunter ihre Angst versteckt, vor morgen und vor gestern. Und wieder hatten sie dabei die Lauten und die Flöten. Von blauen Blumen sangen sie nicht, die waren längst zertreten. Die sangen vom Big Zeppelin, dem riesig großen Dicken, wie der die Welt das wunde Weib zerteilen und erquicken. Die Speier und die Spötter haben wieder mal gelacht und mit den bunten Vögeln ihr gut Geschäft gemacht. Ja, anno 70, 71, da waren sie alle wieder da, die Wandervögel zogen dahin auf Wallfahrt zum Big Zeppelin. Und kamen aus den Schulen und den dreckigen Betrieben, aus Häusern, wo die Eltern sich gierig die Zeit vertrieben, aus Zimmern, wo die Väter ihre rote Wut versoffen und Mütter auf die Wiederkehr von Adolf Hitler hoffen. Und wieder mal nach innen ging der Trip, das große Wandern, und Schule und Betriebe ließen sie wieder mal den anderen. Und wieder hing der große Traum an einem satten Frieden, wo Tauben, weil sie Tauben sind, die Habichte besiegen. Und überm Paradiese stand prall Big Zeppelin, die dicke Friedensspritze und Glücklichmacherie. Ja, anno 70, 71, da waren sie alle wieder da, die Wandervögel zogen dahin auf Wallfahrt zum Big Zeppelin. Und 100.000 zogen hin zu ihren heiligen Plätzen und lagen da und Frieden war in ihren sanften Gästen. Big Zeppelin, Big Zeppelin hing an zwei schwarzen Sonnen und aus Verstärkern dröhn im Bauch die Litanei der Wonnen. Und Wolken aus Afghanistan und stampfende Gitarren und Schreie nach Befriedigung, nach Klassenkampf der Narren. Big Zeppelin, Big Zeppelin, der erregierte mächtig, dann kam es ihm beim Riesenschrei und er zerplatzte prächtig. Und 100.000 Fähnchen verströmt Big Zeppelin mit Love und Peace Parolen von Coca-Cola und Jasmin. Ja, anno 70, 71, da waren sie alle wieder da, die Wandervögel zogen dahin auf Wallfahrt zum Big Zeppelin. Der hinkt da abgefuckt und schlaff über dem leeren Rasen. Und ein Chemiekonzern hat ihn geflickt und aufgeblasen. Big Zeppelin, Big Zeppelin, du Friedenswunderwaffe. Du hast erreicht, was Wasserwerfer und Polizeiknüppel nicht schafften. Die gerade lernten, wie man lernt, nicht einfach wegzurennen. Die hockten da am Straßenrand, kaputt gerannt beim Flennen. Die lernten, dass der Kampf nichts läuft, wie Räuber und Gendarmen. Die schossen sich die Leiber wund und hatten kein Erbarmen. Und Love and Peace and Freedom war wieder überall. Und paar kaputte Schieße verschmerzt das Kapital. Ja, anno 70, 71, da waren sie alle wieder da, die Wandervögel zogen dahin auf Wallfahrt zum Big Zeppelin.